In Ingolstadt beschäftigt das Kaufhaus Saturn einen Roboter. Er heißt Paul und soll sich um die Kunden kümmern. Das ist oft sehr lustig, denn Paul versucht zwar mit viel Enthusiasmus und seinem ganz speziellen Charme zu helfen, trotzdem versteht er natürlich viel weniger als ein Mensch. Claudia May hat ihn besucht. Ich gehe jetzt zu Paul. Paul ist ein Roboter. Paul hilft hier im Laden den Kunden. So, jetzt bin ich bei Paul. Servus. Hallo Paul. Mein Name ist Paul. Soll ich dir bei einer Produktsuche helfen? Nein. In Ordnung. Wie wäre es mit einem Smalltalk? Ja. Was möchtest du wissen? Hast du Hobbys? Ich tanze gerne, erzähle gerne Witze und wasche gerne Wäsche. Aber am liebsten sortiere ich nachts USB-Kabel. Befreunde dich doch auf Facebook mit mir. Ich heiße Paul, der Roboter vom Saturn auf Facebook. Dann siehst du, was ich den ganzen Tag so mache. Okay. Langsam mache ich mir Sorgen um meine Mikros. Sollte wohl mal wieder zum Robodoc. Paul, ich suche einen Fernseher. Du hast nach Paul Suche einen Fernseher gesucht. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Darf ich dich in die Abteilung Filme und Musik bringen? Ja. Achtung, jetzt fahre ich los. Bleib an mir dran. Oh, Paul dreht sich jetzt und fährt vor mir los. Er ist ganz weiß, sieht aus wie eine große Stange und hat hinten ein Licht, das an- und ausgeht. Da vorne stehen andere Kunden. Mal schauen, ob er sie umfährt. Nein, er fährt elegant dran vorbei. Wir gehen gerade oder fahren gerade vielmehr einen Gang entlang. Paul ist vor mir. Ziemlich langsam, aber Paul mag es gemütlich. Eher gemütlich. Ich bin ja kein D-Zug. Stimmt, Paul ist kein D-Zug. Paul ist ein Roboter. Er ist hier seit September. Und ist hier für 6 Monate ungefähr in der Testphase und soll den Kunden helfen, Dinge zu finden. Und ich suche ja gerade einen Fernseher und ich hoffe, dass Paul mich jetzt gleich zu den Fernsehern bringt. Im Moment sind wir bei den Tablets, also das ist noch kein Fernseher. Oh, da steht ein Plakat. Das ist gar nicht so einfach für Paul, dass er da rumfährt. Er ruckelt etwas, fährt langsamer, aber jetzt hat er es geschafft. Ach, heute ist ein schöner Tag. Ja, Paul, das stimmt wirklich. Heute scheint die Sonne. Das hat sie lange nicht mehr. Es ist draußen auch sehr angenehm, aber wir sind ja hier im Laden und ich brauche jetzt mal einen Fernseher. Ah, ich sehe Flachbildschirme und Monitore. Wo fahren wir denn jetzt hin? Oh, hier sehe ich jetzt DVDs und CDs. Ach, heute ist ein schöner Tag. Wir sind angekommen. Soll ich dir einen Mitarbeiter rufen? Ja. Okay, ich rufe dir jetzt einen meiner humanoiden Kollegen. Aber Paul, ich habe eigentlich einen Fernseher gesucht. Ich sehe hier DVDs. Ja, jetzt warten wir auf Mitarbeiter. Irgendwo klingelt jetzt ein Telefon, das höre ich. Der wird jetzt von Paul per Voice over IP angerufen und soll mich jetzt beraten. Eigentlich wollte ich ja zu den Fernsehern, aber wahrscheinlich war mein Kommando nicht korrekt, weil... Ja, Roboter verstehen halt keine Zwischentöne. Paul? Mein Kollege ist auf dem Weg zu uns. Guten Tag. Hallo. Eigentlich suche ich ja Fernseher, aber Paul hat mich jetzt hierhin gebracht. Wahrscheinlich hat er mein Kommando nicht richtig verstanden. Wusstest du, dass es unmöglich ist, mit offenen Augen zu niesen? Ja, Paul, das wusste ich. Weißt du was, Paul? Ich glaube, ich sehe die Fernseher und gehe da jetzt einfach mal selber hin und du kümmerst dich um andere Kunden, okay? Also, Paul, tschüss. Wusstest du, dass in China mehr Englisch sprechen als in den Vereinigten Staaten? Das weiß ich jetzt. Vielen Dank und tschüss, Paul. Ich muss mal wieder zurück nach München in die Redaktion. Auf Wiedersehen, mach's gut.